Erster, da ihr nun mit Christus auferstanden seid, solltet ihr euch nach dem orientieren, was im Himmel ist, wo Christus zur rechten Seite Gottes sitzt. Zweiter, richtet eure Gedanken auf die himmlischen Dinge und nicht auf das, was nur hier auf der Erde wichtig ist. Dritter, denn ihr seid für euer altes Leben gestorben, und euer wahres Leben ist jetzt zusammen mit Christus in Gott verborgen. Vierter, wenn Christus, der euer Leben ist, für alle sichtbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm in seiner Herrlichkeit erscheinen. Fünfter, tötet deshalb die menschlichen Begierden ab, die noch in euch sind, wie sexuelle Unmoral, Unreinheit, Leidenschaften, böse Wünsche und die Habgier, die eine Form von Götzendienst ist. Sechster, wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Menschen, die ihm nicht gehorchen wollen. Siebter, auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz von diesen weltlichen Dingen bestimmt wurdet. Achter, jetzt aber sollt ihr das alles ablegen, nämlich Zorn, Wut, Bosheit und Beleidigungen, damit keine schlechten Worte mehr aus eurem Mund kommen. Neunter, lügt einander nicht mehr an, weil ihr den alten Menschen mit seinen schlechten Taten wie ein altes Kleid ausgezogen habt. Zehnter, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der ständig erneuert wird, damit ihr Gott immer besser erkennt und seinem Bild ähnlicher werdet. Elfter, hier spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, ob er beschnitten ist oder nicht, oder ob er ein Sklave oder ein freier Bürger ist, denn Christus ist alles und in allen. Zwölfter, weil Gott euch erwählt hat und euch liebt, sollt ihr nun tiefes Mitgefühl, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld zeigen. 13. Ertragt einander gegenseitig und vergebt euch, wenn jemand einen Vorwurf gegen einen anderen hat, so wie Christus euch vergeben hat. 14. Über all diese Eigenschaften sollt ihr jedoch die Liebe setzen, denn sie ist das Band, das alles zur vollkommenen Einheit verbindet. 15. Der Friede von Christus soll eure Herzen regieren, da ihr als Glieder eines einzigen Leibes dazu berufen seid, und vergesst nicht, dankbar zu sein. 16. Lasst das Wort von Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr euch gegenseitig mit Weisheit belehrt und Gott mit Psalmen und geistlichen Liedern von Herzen dankt. 17. Alles, was ihr sagt oder tut, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und dabei Gott, dem Vater, durch ihn danken. 18. Ihr Ehefrauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich für Menschen gehört, die zum Herrn gehören. 19. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos oder bitter zu ihnen. 20. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allen Dingen, weil das dem Herrn gefällt. 21. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht den Mut verlieren oder entmutigt werden. 22. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren in allem, und zwar nicht nur, wenn sie zusehen, sondern mit aufrichtigem Herzen aus Ehrfurcht vor Gott. 23. Was auch immer ihr tut, das tut von ganzem Herzen so, als würdet ihr für den Herrn arbeiten und nicht für Menschen. 24. Denkt daran, dass ihr vom Herrn das Erbe als Belohnung erhalten werdet, denn ihr dient in Wirklichkeit Christus, dem Herrn. 25. Wer jedoch Unrecht tut, wird die gerechte Strafe für seine Taten empfangen, denn Gott bevorzugt niemanden wegen seines Ansehens.